WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir ein Thema. Das Thema heißt die Lüge meines Lebens. Und ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die ein großes Geheimnis mit sich herumtragen, was fast niemand oder vielleicht sogar niemand weiß. Also führt ihr vielleicht ein Doppelleben? Habt ihr vielleicht mal ein Verbrechen begangen und niemand weiß davon? Oder die wichtigsten Leute aus eurem Umfeld wissen davon nichts? Habt ihr vielleicht eine falsche Identität? Habt ihr ein Kuckuckskind? Und so weiter. Es gibt ja ganz, ganz, ganz viele Lügen, die Menschen wirklich ihr Leben lang mit sich herumtragen. Wenn ihr auch eine solche Lüge habt und ihr mit mir sprechen wollt darüber, dann meldet euch. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht ist Patrick und Patrick ist 37. Guten Morgen, Patrick. Hallo, Domian. Ich bin ein bisschen nervös. Wird gleich vergehen. Okay. So, die Lüge meines Lebens, darüber möchtest du mit mir sprechen? Ja, genau. Also es geht sich nicht direkt um mich, sondern um meinen Freund. Mhm. Also ich bin seit 8 Jahren mit meinem Freund zusammen. Mhm. Und er ist nicht geoutet. Also oh. Man weiß von meiner Existenz überhaupt nicht. Wie alt ist er? Er ist 41. Und das ist dann doch schon nicht immer einfach und nicht immer leicht. Das verstehe ich. Das heißt, du lebst 8 Jahre gezwungenermaßen in eine Lüge. Genau. Was musst du für diese Lüge tun? Wo musst du lügen? Ja, also ich versuche eigentlich, wenn ich jetzt gefragt werde, ob ich eine Freundin oder so habe, dann sage ich schon, dass ich einen Freund habe. Mhm. Nur in dem Moment, wo es dann auch mal dazu kommt, wenn ich ihn vorstellen soll, oder dann gibt das schon so Probleme. Ne? Was heißt Probleme? Was sagst du denn dann? Im Freundeskreis, da kommt er dann mit und wie stellst du ihn? Ja, da kommt er schon mit. Also da, also in meinem Freundeskreis, da weiß das eigentlich auch jeder. Also da kennt man ihn auch, da geht man auch ganz locker damit um. Mhm. Und aber sobald das dann in seinen Freundeskreis, besonders im Bereich seiner Familie geht, da ist dann, geht gar nicht. Okay, du bist also in der Familie eingeführt, in die Familie eingeführt. Also ich kenne die Familie, aber die kennen, also ich habe sie einmal gesehen, ich muss dazu sagen, ich war inkognito auf seinem Geburtstag mal mit meiner besten Freundin, einer meiner besten Freundinnen als Pärchen, weil ich einfach seinen Geburtstag miterleben wollte. Ich dachte, du wärst eingeführt nach dem Motto, das ist mein bester Freund. Mein bester Kumpel. Ja. Da warst du mit deiner besten oder mit deiner Freundin und hast dann gute Miene zu bis zum Spiel gemacht. Genau, ja. So, jetzt erklär mir mal, der Typ ist über 40. Ja. Ist ein gestandener Kerl. Ja. Warum ist der so feige? Ja, er sagt immer, er hat Angst. Vor was? Ja, dass er verstoßen wird oder dass die Eltern halt oder die Familie, Freunde, wie auch immer, dann sagen, wir wollen nichts mehr mit dir zu tun haben. Also ich habe ja auch immer gesagt, ich erwarte ja jetzt nicht, dass er direkt jedem erzählt, ich habe jetzt hier einen Freund oder so. Aber zumindest schon mal so, dass wir uns ein bisschen freier bewegen und wer weiß das denn überhaupt in seinem Umfeld? Gar keiner. Definitiv niemand? Niemand, nein. Aber kommt da nicht irgendwann in dem Alter schon immer wieder mal die Frage, hast du keine Frau, keine Freundin? Ja, denke ich mir und habe ich ihn auch schon immer mal angesprochen, aber er sagt immer nein. Wobei ich mir das nicht vorstellen kann. Nee. Also ich denke schon, dass da schon mal die Frage kommt und er mir das vielleicht dann bewusst nicht sagt, weil er dann der Diskussion mit mir aus dem Weg geht. Ja. Na? Bist du sein erster Partner? Ja, ja. Wie hat er vor euch gelebt? Er war Dauersingle. Also sagt er auch, also gehe ich jetzt einfach auch mal von aus. Ich meine, ich kann das ja nicht alles so zurückverfolgen. Mhm. Aber so bin ich schon seine erste feste Beziehung. Ich meine, er hatte vorher so ein paar Verabredungen wohl, aber nichts Festes. Jetzt. Wie habt ihr euch vor 8 Jahren kennengelernt? Übers Internet. Über die ganz berühmte Internetseite für Männer. Ja, was ist das für eine Familie, in der er lebt oder aus der er kommt? die kam für meine Begriffe sehr locker rüber so. Also ich habe da jetzt nicht irgendwie den Eindruck gehabt, dass sie total verklemmt sind. Mhm. Oder auch spießig oder so, überhaupt nicht. Also ich meine, ich habe ja jetzt nur diese 4 Stunden, die haben ja dann auch gereicht. Okay, aber er ist dein Partner. Ihr seid 8 Jahre zusammen, das muss man sich immer wieder mal vor Augen halten. Er erzählt dir doch von seiner Familie bestimmt. Ja, natürlich. Also ich weiß eigentlich alles. So, ne? Deswegen frage ich, was sind das? Also erzkonservative Leute sind es nicht. Nee. Also sind schon Rentner. Mhm. Und leben ganz, ganz gut. Mhm. Halt ganz normale Leute halt so. Also ich habe da jetzt nichts, wo ich sagen würde, die sind komisch, oder? Was macht dein Freund beruflich? Der ist im, ungern sagen. Ja, so grob nur, damit der nicht erkannt wird. Also er ist schon so, wie soll ich das jetzt in einer gehobenen Position irgendwo in einer Firma? Angestellter ist Angestellter. Ja. Warum, Patrick, machst du das so lange mit? Weil ich ihn liebe. Also ich liebe ihn wirklich schon ganz im Herzen und ich weiß auch, dass er mich liebt. Ich meine, wir waren ja schon ein paar Mal auseinander und das meistens sind wir dann halt, haben wir unsere Probleme, wenn so besondere Tage kommen, wie Geburtstage feiern also, oder Weihnachten, Silvester. Das sind immer so diese ganz besonderen Tage, wo man dann wirklich Streit bekommt. Ihr lebt nicht zusammen? Nein. Und warum bekommt ihr Streit am Silvestertag? Warum? Ja, weil er dann eher mit seinen Freunden oder Familie feiern würde, als mit mir. Aha. Obwohl die letzten Male jetzt war ja bei mir gewesen, ja. Aber sonst war es davor die Jahre immer so, ja. Wohnt ihr in einer Großstadt? Also wir wohnen so 40 Kilometer auseinander. Ah ja. Ihr wohnt 40 Kilometer auseinander? Ja. Wie ist denn das, wenn du mit ihm ausgehst, essen gehst, in eine Bar gehst oder ins Kino gehst oder so etwas? Wie verhaltet ihr euch da miteinander? Eigentlich wie Freunde. Wie gute Freunde? Ja, das, also wir treten nirgendwo als Pärchen auf. Also mir würde das nichts ausmachen, irgendwie mal Händchen halten oder am Arm oder auch küssen oder so, weil ich bin da sehr, sehr offen. Also ich gehe mit meinem Schwulsein sehr, sehr offen um. Genau, also jede Intimität, die vielleicht so spontan mal kommt, wenn man mit jemandem zusammen ist und geht aus, die musst du unterdrücken, weil er Angst hat, da könnte irgendein Arbeitskollege oder jemand aus der Familie oder was weiß ich, ihn sehen. Genau, ja. Ey Patrick, das finde ich die Hölle. Ja, das ist die Hölle. Das ist wirklich die Hölle. Das ist auch deswegen nicht immer gut, sag ich. Und ich kriege auch schon wirklich den Zorn, wenn ich das so höre, dass er so das von dir verlangt. Das finde ich eine Unglaublichkeit. Hm. Ich finde es einfach für ihn ziemlich beschissen, dass er so lebt, weil er in einer Lüge gefangen ist. Und wenn man in Lügen gefangen ist, ist man immer klein und fühlt sich nie selbst wohl. Hm. Und er zieht dich da auch noch mit rein. Ja, er sagt auch immer, es tut ihm unwahrscheinlich leid und ich glaube ihm das auch. Das weiß ich auch. Und vor allen Dingen in der heutigen Zeit, wenn wir jetzt noch, weiß ich es, 30, 40 Jahre früher wären, okay, dann hätten wir uns doch eher verstehen können. Aber jetzt, heutzutage, ist doch Wahnsinn, sowas, sich das Leben so schwer zu machen. Ja, obwohl, das ist nicht bei jedem so einfach. Also ich habe da schon so auch in meinem Freundeskreis oder gerade auch jetzt im Moment, wo ich auch merke, ich werde selber auch angefeindet und so. Also so schwul sein ist nicht immer so einfach. Ne? Das mag ja sein, aber das ist doch völlig egal. Und wenn es nicht einfach ist, dann ist es halt nicht einfach. Aber man muss zu sich und seinem Leben stehen. Ja, natürlich. Wie soll das denn weitergehen? Ja, die Frage stelle ich mir sehr oft. Vor allem, weil es mir halt gesundheitlich auch nicht immer gut geht. Also ich habe seit schon über 10-12 Jahren habe ich so mit Panikattacken zu tun. Mhm. Und deswegen ist das dann für mich immer noch eine Spur extremer. Dieses Versteckspiel, oder? Ja, genau. Also würde es dir gesundheitlich besser gehen, wenn er normal zu sich und zu dir stehen würde? Ja, weil das dann eine entspanntere Atmosphäre halt. Ja, verstehe. Immer dieses, ne, wenn man jetzt mal weggeht. Oder wir können ja auch nicht zusammen in Urlaub oder mal irgendwie. Wobei, das könntet ihr doch. Ihr könntet doch als Freunde in Urlaub fahren. Ja. Aber selbst das geht nicht. Nein. Ja, hör mal. Also. Oder vielleicht würdest du irgendwann gerne auch mit ihm zusammenziehen. Ja, ja, den Wunsch äußere ich sehr oft, weil das für mich eigentlich immer so dieses ganz normale Leben halt, ich bin halt so ein bisschen altmodisch auch und wünsche mir das halt auch und er weiß das auch. Er sagt immer, er würde mir das gerne erfüllen, aber es geht momentan nicht. Also er sagt immer momentan. Ach, das ist doch Bullshit, ja. Ist das doch. Ihr seid 8 Jahre zusammen und davon dann zu sagen, es geht momentan nicht. Ja, wann ist das momentan denn, wo es denn mal geht? Das ist doch völliger Unsinn. Ja, ich weiß, ja. Patrick, kannst du ihn nicht animieren, dass er sich mal mit mir unterhält? Ich kann es probieren. Das würde ich sehr gerne machen. Also ich bin in der Vergangenheit auch schon mal bei einer Schulenberatung gewesen, weil ich dann auch schon mal dachte, liegt das an mir? Und dann habe ich gesagt, komm doch bitte mal mit. Und wollte er auch machen, hat er aber dann doch nicht gemacht. Pass auf, Vorschlag. Du erzählst ihm von unserem Gespräch und sagst ihm, dass ich mich gerne mit ihm unterhalten würde wollen. Ja. Und wenn er zustimmt, dann schickt uns doch bitte eine Mail und wir unterhalten uns nächste Woche. Das heißt, ich unterhalte mich nächste Woche mit ihm. Ja. Wenn ich das ihm vorschlagen. Schlag ihm das vor, ja. Und das machen wir dann auch. Ja. Und wenn er das nicht macht, finde ich, musst du härtere Seiten aufziehen. Ja, ich weiß, aber es fällt mir halt sehr schwer. Ja, aber dann bist du da auch derjenige, der ein bisschen Feuer unter den Arsch kriegen muss. Ja, ich weiß. Ja. Also, du sprichst mit ihm. Ich bin sehr gespannt, ob ich nächste Woche mit ihm wiederum dann telefonieren kann. Ja, ich bin auch gespannt. Alles Gute, Patrick. Okay. Auch so, danke schön. Tschüss. Ne? Ciao. Tschüss. Zwischendurch Hinweis, das ist heute die letzte Sendung in dieser Woche, weil jetzt tickt Köln aus. Wir haben Karneval, das Karnevalswochenende. Und wir sind dann wieder da in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Damit ich das schon mal gesagt habe und nachher nicht vergesse. Unser Thema, die Lüge meines Lebens. Und hier ist Alex. Alex ist 22. Guten Morgen, Alex. Hallo, Domian. Ach, eine Frau. Ja. Ich war auf einen Mann eingestellt. Nee, Alex. Ja. So, Alex, du erzählst mir von deiner Lüge. Ja, und zwar ist mein Vater Dozent an der Uni, wo ich auch studiere und er unterrichtet mich auch. Mhm. Und das weiß keiner von meinen Kommilitonen. Und das ist ziemlich anstrengend. Das geht jetzt schon 2 Jahre lang so. Aber ihr habt doch denselben Namen dann vermutlich, oder? Nee, meine Eltern sind nicht verheiratet. Ach so. Du hast den Namen deiner Mutter. Genau. Deswegen ist das mir aufgefallen. Und warum hältst du das geheim oder haltet ihr das geheim? Also das wurde vom Chef, also von dem Studienrat damals mir so empfohlen, dass ich das eigentlich nicht so bekannt geben sollte, weil es dann eben Neider auch geben könnte. Von dem von dem Chef der Uni? Ja, also von dem Studienrat dort, weil es eben auch schwierig ist mit den Prüfungen. Also ich muss immer extra geprüft werden und so. Mhm. Und sie meinten dann ja nicht, dass dann irgendwie Leute kommen und sagen, könntest du mir die und die Prüfungsunterlagen mal durchgeben oder also dass es auch für mich auch sehr stressig werden könnte oder dass mir vielleicht dann unterstellt wird, ich könnte ja nur die guten Noten haben, weil mein Vater klar. Also nochmal, um es klarzustellen, die Leitung der Universität weiß Bescheid. Die weiß Bescheid. Die weiß Bescheid. Ja. Aber in der Tat ist das ja auch eine komische Situation. Du studierst bei deinem eigenen Vater. Kann man da unvoreingenommen studieren? Kann er unvoreingenommen Noten geben? Das ist ja das Ding, dass ich darf bei den mündlichen Prüfungen darf ich gar nicht von ihm geprüft werden. Mhm. Da muss ich dann immer zu extra Prüfungstermin und das muss ich dann auch wieder geheim halten. Also ich werde dann noch immer gefragt, ja, warum warst du denn da nicht an den Termin da? Und dann muss ich halt immer sagen, ja, ich war krank. Mhm. Und dabei werde ich halt extra geprüft. Und bei den schriftlichen Prüfungen darf ich halt eigentlich auch nicht von ihm schreiben, das wird dann von jemand anderem korrigiert. Also ist das eine große Universität? Ja. Warum dann so kompliziert? Man kann doch einem Professor aus dem Weg gehen. Ja, aber also ich habe ihn halt in meinen Modulen, die ich studiere. Und das hättest du nicht anders bauen können? Dass du, nee, das ging nicht anders. Aber du hättest natürlich, um das Ganze zu vereinfachen, in eine andere Stadt gehen können. Ja, das hätte ich machen können, aber ich muss auch sagen, ich bin ein bisschen naiv einfach an die Sache rangegangen. Irgendwie fand ich das auch am Anfang noch lustig, also ich hätte mir nie gedacht, dass das so schlimm werden könnte. Also ich hatte eigentlich ein gutes Verhältnis zu meinem Vater und es ist jetzt alles schwieriger geworden dadurch. Und ich muss dazu sagen, dass ich halt auch noch eine behinderte Schwester habe, die ich zu Hause noch mit betreue. Mhm. Und ich kann nicht einfach ausziehen und in eine andere Stadt gehen, weil ich halt sehr viel mithelfe, auch noch zu Hause. Und es ist alles total verfahren mittlerweile und ich muss halt anderen lügen. Ich kann keine Kommilitonen zu mir nach Hause einladen, weil ich habe panische Angst einfach davor, für diesen, dass es rausfliegt. Also es klingt vielleicht total banal, aber ich habe davor wahnsinnige Angst. Ich gehe mit meinem Vater nicht mehr einkaufen, ich gehe mit meinem Vater nirgends mehr raus. Ich bin schon paranoid, ich denke andauernd, oh Gott, wenn mich da jetzt jemand sieht oder sonst was. Wie viele Semester machst du da schon mit? Also ich bin jetzt im vierten Semester. Schon im vierten Semester. Ja. Und das ging von Anfang an so, vom ersten? Ja, also im ersten war es noch nicht so schlimm irgendwie, weil da hatte ich ihn halt nicht so oft, aber dann im dritten Semester hatte ich ihn halt sehr oft. Und das Problem ist halt auch, dass er so ein bisschen unkonventioneller ist, so von seiner Art her. Und er macht halt so manchmal so Witze oder ist halt auch manchmal so ein bisschen nicht verwirrt, aber halt so ein bisschen, auf jeden Fall. Witze in Anwesenheit der anderen auch oder ja, zu Hause? Ja. Nee, also in Anwesenheit der Studenten. Also er ist halt so ein bisschen lockerer drauf und nicht so, sage ich jetzt mal. Wie ist das denn? Viertes Semester, da hat man sich ja schon mit vielen Leuten angefreundet oder sind vielleicht sogar auch enge Freundschaften entstanden. Ist das bei dir so, dass du enge Freunde belügst? Ja, das ist eigentlich mein Problem, warum mir das so zu schaffen macht. Also ich habe eigentlich da sehr nette Leute kennengelernt und verstehe mich mit denen sehr gut und ich versuche die eigentlich auch nicht jetzt aktiv zu belügen. Ich verschweige ihnen das halt einfach komplett. Ich verstehe, das ist dann eine Form der indirekten Lüge. Ja, genau, aber trotzdem, also wenn die mich dann fragen, ja, warum gehen wir nicht zu dir oder hast du irgendwie, also ich wurde auch schon angesprochen, ja, warum hast du eigentlich nie Lust, dass wir öfter was machen? Und ich muss sagen, ich habe zu den Leuten mittlerweile eigentlich den Kontakt komplett abgebrochen und die verstehen es einfach nicht und ich sag, wahrscheinlich denken sie irgendwie, ich bin total, keine Ahnung, ich habe keinen Bock auf die, aber es ist eigentlich nicht so. Und wie empfindet dein Vater denn die Situation? Ja, fürchterlich, also er ist auch so ein bisschen, weiß er auch nicht, was er machen soll. Also wiederum, er steht doch besser da. Seine Kollegen und sein Chef, die wissen Bescheid. Ja. Er muss ja nicht groß lügen. Ja, er muss. Oder verschweigen. Ein bisschen schon, also aber. Ja, er sagt auch so, ja komm, ist doch jetzt egal. Wir sagen es jetzt einfach, ist doch gar nicht so schlimm. Jetzt ist auch egal, was dann wer denkt oder so. Aber ich muss sagen, das ging jetzt über diese ganze Zeit schon so und ich traue mich einfach nicht, das zu sagen. Alex, ihr habt wirklich einen Fehler gemacht. Ihr hättet gleich von Anfang an offensiv damit umgehen müssen. Ich bereue es auch total, aber es gibt ja oft so Konstellationen. Am Anfang noch geraten wurde, das nicht zu machen. Ein dummer Rat war das. Ich finde es auch, aber ich bin halt auch sehr naiv herangegangen und es ist halt jetzt nicht einfach mit dem Wechseln. Ich kann nicht einfach wechseln, ich bin schon so weit und es ist auch schwierig mit der Anerkennung in einem anderen Bundesland. Ich meine, ihr seid ja auf der sicheren Seite. Die Uni ist informiert. Ja. Es ist alles abgeklärt. Das Reglement ist auch geklärt. Ich muss halt sagen dazu, ich wurde dadurch irgendwie mittlerweile richtig depressiv. Also ich war dann auch teilweise mehrere Wochen nicht mehr in der Uni, weil ich es einfach nicht mehr ausgehalten habe. Hast du denn einen Vorteil auch davon, dass du... Nein. Überhaupt nicht. Also der einzige Vorteil ist, dass ich mich eigentlich gut mit ihm austauschen kann über diese Module, die ich halt habe, weil das natürlich schon, aber ich kriege dadurch keine Vorteile, eher Nachteile, habe ich das Gefühl. Genau, also, du kannst dich natürlich inhaltlich mit ihm unterhalten und er kann dir Sachen erklären, die ein anderer Student dann vielleicht erstmal kompliziert herauskriegen muss. Ich denke gerade darüber nach, Alex, ob man nicht noch jetzt in die Offensive gehen könnte. Ja, das ist ja das ist auch der Grund, warum ich anrufe, weil ich weiß einfach nicht weiter. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin wirklich extrem verzweifelt und ich habe halt Angst, dass wenn ich das aber jetzt noch sage, dass die denken, ich bin komplett gestört oder sonst was. Ich will dir was sagen. Lieber du sagst es jetzt offen, zumindest in deinem kleinen Kreis, als dass es vielleicht doch durchsickert. Es wissen ja doch, einige Menschen wissen das ja. Ja. Kollegen von deinem Vater und so weiter. Ja, ich muss dazu auch noch sagen, also es war einmal schon eine Situation, es ist wohl schon irgendwas durchgesickert. Und dann war ich da dabei und waren ein paar Leute, die haben dann gemeint, ja, habt ihr gehört, so und so, die Tochter soll da studieren. Und ich saß halt dann daneben und ich habe einfach nichts gesagt und ich hatte innerlich einen Herzstillstand schon bekommen. Alex, ich finde, du musst in die Offensive gehen. Ja. Geh in die Offensive bei deinen nahen Freunden zunächst. Ja. Du kannst es denen ja genauso erklären, wie bei mir, es du gerade erklärt hast. Und jeder wird das ja auch verstehen. Aber denkst du, dass die nicht denken, dass ich dann irgendwie total keine Ahnung, einen Vollschaden habe, warum ich das so lange verschweige. Nein, oder? Du hast es ja schlüssig erklärt, warum du es verschwiegen hast. Ich würde dir richtig die ganze Wahrheit so sagen, wie du es mir auch gerade gesagt hast. Dann hast du diese sehr unangenehme Situation und diese Lüge, diese indirekte Lüge von der Backe. Ja. Mach es. Okay. Es ist eine Erleichterung und du stehst immer da, besser da, wenn man die Wahrheit sagt, als wenn jemand die Wahrheit aufdeckt. Okay. Viel Glück. Dankeschön. Und ich wollte dir noch sagen, ich finde dich ganz toll und ich höre dich sehr oft. Und ja, sehr nett. Schade, dass du aufhörst. Sehr, sehr nett, lieber Alex. Okay. Toi, toi, toi und alles Gute. Danke. Ja, tschüss. Ciao. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer. Unser Thema heute Nacht heißt die Lüge meines Lebens. Lebt ihr in einer großen Lüge? Gibt es etwas, was ihr ja entweder allen Leuten oder fast allen Leuten verschweigt und euch das irgendwie schon belastet? Ach, irgendwie belasten einen ja immer Lügen. Lügen sind immer schrecklich. Und je größer eine Lüge, desto bedrückender kann es ja für einen sein. Wenn ihr mir darüber erzählen wollt, dann meldet euch 0800 220 50 50 oder domian@wdr.de. Hier ist Maja. Maja 23. Hallo Maja. Hallo Domian. Mein Gott, ein bisschen aufgeregt. Also, Hallo Maja. Die Lüge meines Lebens. Ich müsste dir erstmal ein bisschen was zu der Vorgeschichte erzählen, also über meine Religion und dem dazugehörigen Doppelleben. Ich bin Jesidin. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Jesidin. Genau. Ja. Erklär's mal in ein paar Sätzen für die Leute, die nicht gleich sofort jetzt was vor Augen haben. Ja, die Jesiden sind das kleinste Volk der Welt. Also wir sind weltweit 80 bis 100.000. Und das ist schon das größte Problem. Also wir dürfen, wir müssen untereinander heiraten. Wir dürfen keinen Andersgläubigen nehmen. Es ist absolut tabu, sonst gibt es einen Verstoß aus der Religion. Mhm. Feiern, abends rausgehen, in dem Sinne nackte Kleidung ist total tabu, auch eine eigene Wohnung ist tabu. Man ist quasi einfach nur, also als Mädchen vor allem, ich spreche jetzt aus Perspektive von der Frau, als Mädchen vor allem ist es sehr schwer in dieser Religion, man ist wirklich bis zu seiner Heirat ist man an den elterlichen Haushalt gebunden. Darf man als Frau denn entscheiden, wen man heiratet? Man darf es entscheiden, ja, aber man hat, wie gesagt, gar keine Auswahlmöglichkeiten. Ne? Du hast halt nur jetzt diese Jesiden und die ist wieder also unterteilt in drei Kastensysteme. Bitte? Die? Die ist wieder unterteilt in drei Kastensysteme. Das heißt, ich kann auch nicht jeden Jesiden nehmen. Wir haben zwei Geistliche über uns und wir sind die Ungeistlichen. Entschuldigung. Mhm. Das heißt, du hast ja die Auswahl total gesehen. Und, also jeder darf dann nur in seine... Es gibt drei Kasten, sagst du. Drei Kastensysteme, genau. Also die oberste Kaste sind die Geistlichen. Dann sind das darunter sind auch Geistliche, aber die haben nicht so viel Macht wie die oberste Etage. Mhm. Und die untersten sind wir, die Ungeistlichen. Das Volk. Ja, genau, wir sind das Volk in dem Sinne. Mhm. Nur noch zu Verständnis der Religion. An was glaubt ihr? Wir glauben an einen V, der heißt Dauti Melek. An einen V, an einen Vogel. Genau. Mhm. Und viele andere Religionen bezeichnen uns als Teufelsanbeter, weil der V ein Synonym für einen Teufel ist. Mhm. Deswegen sind wir das kleinste Volk und das meistverfolgteste Volk der Welt. Und ist ja schon für unsere Ohren relativ schräg. Er ist ein Volk, das glaubt an einen V, ohne jetzt zu tief da in die Vergangenheit zu gehen. Kannst du das erklären, warum diese Religion auf diesen V konzentriert ist? Domian, ich würde es sehr gerne erklären, aber ich weiß gar nichts über diese Religion. Es gibt gar keine Aufklärung. Die Eltern wissen nichts von der Religion. Mhm. Es gibt kein Buch, dass irgendwas reingefasst wurde, wie die Bibel oder die Tora oder der Koran. Und sie haben gar kein Buch. Mhm. Die ganzen Regeln und Vorschriften bestehen alle nur aus Erzählungen. Und dazu komme ich jetzt auch. Die Religion besteht einfach nur aus der Gesellschaft. Das heißt, wenn du irgendwas tust, also für dich als Deutscher, wenn du jetzt irgendwie abends in eine Bar gehst, das ist für dich ganz normal, du gehst nach Hause und lebst dein Leben weiter. Wenn ich jetzt als Frau in eine Bar gehen würde abends und jemand wird mich sehen, wird direkt das Telefon von meinem Vater klingeln, dann wird erstmal die Erziehung in Frage gestellt. Dann wird zu meinem Vater gesagt, schämst du dich nicht, deine Tochter ist abends in der Bar, die hängt da mit anderen Typen rum, obwohl es gar nicht der Fall ist. Und dann kommt der ganze Stein ins Rollen und dann habe ich wirklich dann die Anführungsstrichen die Scheiße am Dampfen. Ja, welche Konsequenzen würden dir drohen, wenn man herausbekommt, dass du als Jesidin abends in der Bar sitzt und Alkohol trinkst? Ja, ich würde auf jeden Fall, also meine Eltern würden, glaube ich, ja, mehrere Wochen lang mit mir nicht mehr reden. Ich dürfte nicht auf Hochzeiten gehen, die bei uns auch ein großer Bestandteil sind. Mhm. Ich würde mir Unmengen an Predigten einhalten müssen. Mhm. Ich würde unter extremer Beobachtung stehen natürlich. Gäbe es Gewalt auch? Bei meinen Eltern glaube ich nicht. Meine Eltern sind recht offen, aber ich glaube, in anderen Familien würde es auf jeden Fall Gewalt geben, bis hin zum Ehrenmord. Auch wenn es viele Jesiden nicht zugeben wollen, aber ich glaube, die würden da schon mit dem Gedanken spielen, bei einem Kontakt mit einem Andersgläubigen schon an Ehrenmord zu denken. Aus welchem Land stammt der Ursprung dieser Religion? Der Ursprung dieser Religion meines Wissens ist aus dem Iran. Mhm. Wir haben auch viele Namen, die aus dem Persischen kommen, aber die meisten Kurden kommen aus der Türkei, also aus dem Norden der Türkei. Und also du bist auch Kurdin, aber gleichzeitig Anhängerin dieser Religion. Genau, wir sind alles Kurden. Sind alle Kurden. Genau, es gibt Aleviten, es gibt muslimische Kurden, es gibt sogar christliche Kurden und es gibt halt uns. Wir haben quasi von allen die wenigsten Rechte, also als Frau zum Beispiel. Als Frau. Ja, genau. Jetzt haben wir grob mal so ganz grob dann die Religion, aber wirklich nur grob umrissen. Jetzt kommen wir zu der Lüge. Die Lüge besteht quasi schon seit meinem 16. Lebensjahr. Da habe ich angefangen, mich für andere Religionen zu interessieren. Also ich war immer heimlich in diversen Dating-Foren gewesen, in diversen Dating-Apps. Ich habe versucht, wenn ich mal irgendwie mich aus dem Haus schleichen konnte, tagsüber in der Großstadt, habe ich versucht, irgendwie auch Kontakte zu knüpfen. Für mich war es immer aufregend gewesen, einen Mann kennenzulernen, der nicht Jeside ist. Für mich war es einfach nur total aufregend. Mhm. Und man hat viele kennengelernt. Klar, es war ein bisschen schwierig, auch mit dem Treffen, weil man muss das alles geheim halten. Es durfte bloß nicht gesehen werden. Mhm. Ich konnte jetzt nicht mit dem Menschen in ein Café gehen und mit dem ganz normal über Gott und die Welt reden. Es musste immer auf einem abgelegenen Parkplatz sein, sodass ich wirklich sicher sein konnte, mich sieht keiner. Mhm. Weil mit dem Typen wäre es, glaube ich, schlimmer gewesen. Dann wären auch andere Maßnahmen eingeleitet worden. Also ich habe mich auf jeden Fall auch mit Andersgläubigen unterhalten. Für mich war es nicht schlimm, weil ich finde, wenn der Kurde ist, hat er auch das Recht, mehr als die Jeside zu sprechen. Hast du denn heimlich auch einen sexuellen Kontakt zu einem Andersgläubigen gehabt oder hast du es? Es gab Fälle, das wäre beinahe dazu gekommen, aber irgendwas in mir hat mich zurückgedrängt. Also es gab viele Sachen, wo es echt fast dazu gekommen wäre, aber mein Gewissen war in dem Sinne stärker gewesen. Das heißt, du bist 23 Jahre alt und hast noch keinen Freund gehabt? Nein. Oder einen Jesiden als Freund gehabt? Ich habe viele Jesiden kennengelernt, nur ich muss wirklich sagen, die sind sehr pervers. Dafür, dass sie wissen, dass die kurdischen Frauen eigentlich nichts machen dürfen, also die jesidischen Frauen nichts machen dürfen, sind die wirklich extrem pervers und ich habe mich davon jetzt distanziert. Pervers? Was heißt pervers? Man hat sich mit denen getroffen, es lief alles gut und dann haben die angefangen zu sagen, also wirklich aus dem Nichts, das ist wirklich jetzt nicht, man kann es kaum glauben, haben die gesagt, ja, du kannst mir noch einen blasen, das macht doch jede Jesidin. Also die nutzen quasi ihre Machtsituation aus, dass ihr Mädels überhaupt gar keine anderen Möglichkeiten habt, als sich mit den Jungs zu beschäftigen. Ja, und ich denke mir so, nicht jede Jesidin hält sich an diese Regeln. Es gibt 100% viele Jesiden, die abends feiern gehen, heimlich feiern gehen oder so. Ich toleriere es absolut, weil ich kann mich ja selbst in die Lage reinversetzen. Mhm. Diese Religion macht einfach nur einsam. Und durch diese Einsamkeit flüchte ich mich in die Internetwelt und versuche irgendwie mit anderen Männern zu verbinden. Ich ernte sehr viele Komplimente. Es tut einfach wirklich gut. Du lebst aber real noch zu Hause? Ja, ich wohne noch zu Hause. Eine Wohnung ist für uns Frauen auch nicht denkbar. Bitte? Also eine Wohnung ist für uns Frauen auch nicht denkbar. Also alleine Wohnung ist gar nicht. Wenn, dann heiraten und dann war's das. Genau, ich bleibe dann hier bis zur Heirat. Das klingt sehr bedrückend, Maya. Es ist sehr bedrückend. Und ich kann mir vorstellen, dass eine junge Frau, die hier aufgewachsen ist, du bist wahrscheinlich geboren hier in Deutschland? Ja, ich bin hier geboren, ich habe meine Schule erfolgreich gemacht, ich arbeite in einem hohen Posten, ich weiß wirklich... So, du kennst die Kultur, du weißt, wie es hier, welche Freiheiten wir haben. Da musst du dir doch wirklich wie im Gefängnis vorkommen. Ich komme ja auch vor wie im Gefängnis. Warum? Ich muss mir das so vorstellen, ich stehe jeden Morgen auf, ich habe einen wirklich sehr, sehr langen Anfahrtsweg und mache meine Stunden und kann nicht mal irgendwie abends mit den Kollegen was machen. Irgendwie dann kommen sofort Kontrollanrufe, wo bist du, was machst du, wen bist du? Und dann kommt man sofort nach Hause. Ich komme nach Hause abends, esse was, schlafe und das war's. Das ist doch letztendlich ein ganz einsames und trauriges Leben. Ja, ist es auch. Das ist wieder der Rückschluss, dass du... Also ich denke mir so, wenn jemand sein Leben führt, wie soll er da eine Beziehung haben? Wie soll er da jemanden treffen können, ohne ständig Kontrollanrufe zu bekommen? Ohne diesen Druck zu haben, du darfst das nicht machen, das nicht machen, das nicht machen. Das ist ja noch schlimmer, noch bedrückender als unser erster Fall, wo der eine Mann nicht geoutet war als Homosexueller. Das finde ich jetzt in deinem Fall noch schlimmer, weil da diese Drohungen auch hinterstehen und die Angst einfach. Ja. Wie soll das weitergehen, Maya? Ich kann es dir sagen, wenn keine Änderungen, also die Geistlichen haben es in der Hand, die Geistlichen können sagen, okay, auch durch die aktuellen Kriege, die ganzen Jesiden in Syrien werden ja alle wieder am Fließband umgebracht, weil sie halt in Anführungsstrichen Teufelsanbeter sind. Wenn die halt sagen würden, die Religion stirbt langsam aus, wir sind eh eine Minderheit und wir werden von allen Seiten umgebracht, dann muss es wirklich eine Einigung zwischen allen Kurden geben. Das wäre mein Wunsch, dass die dann sagen würden, Aleviten, Jesiden, Moslems, Christen, tut euch zusammen, werdet eins und könnt untereinander heiraten. Das wäre einfach mein größter Wunsch. Ich glaube, darüber wirst du eine alte, sehr alte Frau, bis das passiert. Oder darüber. Ja, das glaube ich auch. Das heißt, du musst doch für dich eine Entscheidung treffen. Du kannst doch nicht so, du bist eine junge Frau, du hast Träume, du hast Sehnsüchte, du hast einen freien Geist, einen freien Kopf. Gibt es nicht die Überlegung, einen Befreiungsschlag zu machen und dich zu emanzipieren, auch von der Familie, rauszugehen aus der Familie? Klar, die Möglichkeiten ist mir quasi jeden Tag geboten, aber das Problem ist, ich hänge halt sehr an meiner Mutter und wenn ich das machen würde, die hat auch schon damals, wo viele Sachen von mir aufgeflogen sind, hat sie auch immer gedroht, sich umzubringen, wenn irgendwas ist. Also, ganz, ganz schwierige Situation. Ja, ich finde ja, ich weiß, das ist leicht gesagt und ich sage es nicht leichtfertig, aber ich finde, das betrifft ja auch andere, die in strengen muslimischen Familien leben, hatte ich ja schon viele Anruferinnen und Anrufer hier auch. Ich finde, ihr müsst als Kinder solcher Familien den harten Weg gehen, euch auch gegen eure Familien zu stellen. Denn es ist euer Leben und euer Glück. Und die Familie und die Tradition darf euch nicht, die dürfen euch nicht vorschreiben, was für euch gut ist. Sondern das müsst ihr selbst wissen. Ich weiß, es ist leicht gesagt, ich weiß. Liebe Maya, unsere Zeit rennt davon. Ich habe mich gefreut, mit dir gesprochen zu haben. Wenn du magst, kann ich sehr gerne, da habt ihr noch ein bisschen Zeit, vielleicht zum Diskutieren, kann ich meinen Psychologe nochmal zurückrufen, der Jürgen. Ja, gerne, das wäre super. Ja, das fände ich auch ganz gut. Ja, danke, Domian. Ja, alles Gute wünsche ich dir. Liebe Maya, die Sendung ist wirklich sehr, sehr gut. Ich wünsche dir auch von Herzen alles Gute und du legst auf und Jürgen ruft dich gleich an. Ja, super, danke schön. Tschüss. Guten Abend noch. Danke, tschüss. Ciao. 1.33 Uhr haben wir und hier ist Mustafa. Mustafa ist 52. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Morgen, Mustafa. Ich freue mich, dass ich mal sprechen kann. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, super. So, jetzt bin ich gespannt. Ja, Domian, und zwar folgendes. Eine Frage, bevor wir anfangen. Sprichst du mit einer Freisprechanlage? Ja, weil ich kann schlecht hören, deswegen. Ah ja, okay, gut, dann muss es gehen. Ja. Jetzt besser? Wir fangen mal an. Wir hören. Ja, okay. Also Domian, ich habe 1990 geheiratet. Ja. Davor war ich 2 Jahre zuvor... bin ich abhängig geworden von Heroin und bin es immer noch. Bist du immer noch? Immer noch, ja, mit ein paar kleinen Unterbrechungen. Und ja, und es weiß kein Mensch. Wie, du hast 1990 geheiratet, bist also abhängig in diese Ehe reingegangen? Ja. Und bis heute weiß deine Frau das nicht? Nein, mittlerweile sind wir jetzt seit einem Jahr geschieden. Und es das weiß niemand von meinem Umfeld, dass ich abhängig bin. Hast du Kinder? Ja, zwei. Zwei ja. Töchter. Eine ist 10, die andere ist 16. Mhm. Und ja, die wissen es auch noch nicht. Aber bei der Großen bin ich jetzt am Überlegen, ob ich ihr das in der nächsten Zeit sagen soll. Wie hast du das denn geschafft, all die vielen Jahre, das deiner Partnerin gegenüber zu verheimlichen? Ja, das frage ich mich auch. Wie ich das geschafft habe. Also, ich denke mal, schauspielerische Leistung gehört schon dazu. Mhm. Und kleine Lügen gehören dazu. Mhm. Spontan muss man sein. Und ich hatte ja das Glück, dass ich immer gearbeitet habe. Also finanziell war da kein Druck hinter mir. Vielleicht beschreibst du uns mal deine spezielle persönliche Sucht, damit man sich das besser vorstellen kann und sich auch ein Bild machen kann, wie du das verheimlicht hast vielleicht. Du bist heroinabhängig. Wie viel konsumierst du in der Regel pro Tag zum Beispiel? Also pro Tag zurzeit circa 1 Gramm. Das macht in Euro circa 20 bis 30 Euro aus. Mhm. Aber nur durch die Nase. Ich injiziere, ich spritze es nicht. Ja. Also finanziell konntest du das ja all die Zeit, konntest du das leisten? Ja, mehr oder weniger. Dadurch, dass ich festgearbeitet habe immer und auch sehr oft seine Nebenjobs hatte, ist das gar nicht aufgefallen, ja, dieser finanzielle Verlust. Das heißt, du hast während dieser ganzen Beziehungsjahre das auch jeden Tag in der Regel so viel konsumiert? Ja, richtig. Welche Wirkung hat das Heroin auf dich? Wie veränderst du dich dann, wenn du es genommen hast? Es hat eigentlich gar keine Wirkung mehr, Domian. Es hat gar keine Wirkung mehr, weil am Anfang hat es möglicherweise noch Spaß gemacht, ja, aber jetzt macht es keinen Spaß mehr, weil mein Körper braucht es. Mhm. Ich muss funktionieren. Mhm. Ich muss funktionieren. Ich nehme das ja nicht, weil es mir Spaß macht. Mhm. Ich muss es nehmen, weil mein Körper es braucht, sonst habe ich Entzugserscheinungen und die sind katastrophal, ja. Ja. Deswegen, also. Ich habe auch noch so im Hinterkopf, du hast ja die ganze Zeit gearbeitet. Was, wenn ich fragen darf, in welcher Branche oder was hast du gearbeitet oder arbeitest du? In der Logistik habe ich gearbeitet. Ich war im Lagerbereich tätig. Das heißt, deine Arbeitskollegen haben das auch nicht bemerkt? Nee, die haben es auch nicht. Kann man denn so konzentriert normal arbeiten? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, nach einem Heroinkonsum. Geht das? Ja. Also ich kann es. Bist du? Ich weiß nicht, wie andere darauf reagieren, aber bei mir hat es geklappt und es klappt heute noch. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt übermäßig konsumiere, ja. Mhm. Wenn ich irgendwie in einer Ecke rumliege oder so, jetzt klischeehaft, wenn du dir jetzt einen Drogenkonsument jetzt vorstellst, dass ich da irgendwo rumliege oder abhänge. Mhm. Ist ja nicht so. Ich muss ja funktionieren, ich muss ja arbeiten. Ja, ich hab mal einmal mit einem recht hochgestellten Manager gesprochen, der auch permanent heroinabhängig war und seinen Job auch hinbekam, ohne dass irgendjemand das bemerkt hat. Richtig, ja. Man kann das alles unter Kontrolle haben, wenn man aufpasst. Nun hast du so viele Jahre mit deiner Frau verbracht. Ich gehe davon aus, dass du deine Frau geliebt hast. Natürlich. Warum hast du der Person, die du liebst, nicht dein Herz offenbart? Weil sie es nie akzeptiert hätte. Aber sie hätte dir doch vielleicht helfen können, da rauszukommen. Möglicherweise, aber ich weiß ja, wie sie auf Drogen oder Leute, die Drogen genommen haben, auf Konsumenten, auf Junkies, auf User reagiert hat, auch wenn im Fernsehen Beiträge kamen, mhm, ja. Mhm. Wenn wir mal über solche Sachen geredet haben, in der Familie drin oder wenn wir irgendwo zu Besuch waren, ich weiß ja, wie sie reagiert hat auf sowas, ja. Und wenn ich jetzt dann gekommen wäre und hätte gesagt, du, Schatz, so sieht es aus, ich bin seit Jahren abhängig, ja, ich muss dir das gestehen, das wäre eine große Katastrophe gewesen. Hast du denn in dieser Zeit alleine und heimlich ein oder mehrere Versuche unternommen, davon wegzukommen? Ja, habe ich. Ich habe zweimal versucht, einen Entzug zu machen. Einmal war das so, ich konnte ja auch nicht weg durch meine Abhängigkeit. Ich konnte ja auch nicht meinen Urlaub fahren. Das letzte Mal habe ich 2011 meine Kinder und meine Frau in die Türkei geschickt. und habe zu denen gesagt, ich kann nicht mitkommen, weil ich keinen Urlaub bekomme. Mhm. In der Zwischenzeit habe ich mir drei Wochen Urlaub genommen und habe entzogen. Mhm. Und habe entzogen, kalt entzogen in einer Klinik, aber das waren nur 3 Wochen. Das war zu wenig. Das war zu wenig, genau. Ich hätte länger bleiben müssen. Ich hätte noch eine längere Therapie machen müssen, aber da wäre ja alles aufgeflogen. Mhm. Konntest du eigentlich vorher auch nie mit deiner Familie wegen der Drogen nicht in Urlaub fahren? Nein. Weil, also, warum? Einmal bin ich gefahren, da habe ich Tabletten mitgenommen, diese Ersatzdroge. Und habe ich mir natürlich auch auf dem Schwarzmarkt besorgt, ja, für circa 4 Wochen, hat mich auch eine Stange Geld gekostet und habe das dann mit denen überbrückt. Aber als ich dann wieder zurückkam, ging es wieder von vorne los. Verstehe, du konntest dann natürlich auch die Drogen nicht mitnehmen, weil die Gefahr viel zu groß ist, dass man dich erwischt dabei. Ja. Genau. Genau. Mhm. So, genau. Einmal 3 Wochen in einer Klinik. Genau, und dann bin ich rückfällig geworden. Und es gab noch einen Versuch. Es gab noch einen Versuch und das ging aber über drei Tage. Dann habe ich erfahren, dass mein Vater in der Türkei einen Schlaganfall erlitten hat. Mhm. Und den haben wir dann hierher geholt und ich habe dann die Klinik entlassen. Also so wurde ich wieder automatisch rückfällig. Und bevor er genesen konnte, ja, hatte meine Mutter dann nochmal Brustkrebs bekommen. Okay, also das sind so Erklärungen. Nacheinander kam es dann, ja, wegen meiner Rückfälle. Verstehe. Ja. So, aber Mustafa, auch wenn man 30 Jahre Fehler gemacht hat, oder wie auch lange, wie immer auch, kann man ab heute sagen, jetzt beginnt ein neues Leben. Du könntest das jetzt machen. Ich habe mir jetzt vorgenommen, ich habe jetzt die letzten 3-4 Monate mit Erfolg zu Hause kalt entzogen, ganz alleine. 4 Tage, 5 Tage lang, ja, das war die Hölle. Mhm. Das war die Hölle. Und ich habe gesehen, es geht. Mhm. Macht zwar da die Hölle durch. Das heißt im Klartext, du hast es seitdem nichts mehr konsumiert? Noch, ich konsumiere jetzt noch. Aber mein Umfeld ist ja, wie soll ich sagen, es ist ja so nah alles beieinander gelegen. Ich brauche mich nur hinzusetzen und eine Viertelstunde später habe ich wieder. Also Moment, verstehe. Das heißt, du hast einen kalten Entzug zu Hause gemacht und bist jetzt wieder rückfällig geworden. Ja, aber bewusst. Bewusst aber. Warum bewusst? Weil ich wollte sehen, ob ich es schaffe. Und ich habe gesehen, ich schaffe das. Um aber längerfristig sauber zu bleiben, habe ich mir jetzt vorgenommen, im Frühjahr diesen kalten Entzug hier zu machen und danach für eine längere Zeit in die Türkei zu gehen, um ganz lange Zeit und ganz weit weg von diesem Zeug zu bleiben, dass ich eine längere Zeit sauber bin, dass ich auf andere Gedanken komme und somit hoffe ich, dass ich von dieser Droge loswerde. Jetzt habe ich das gerade akustisch nicht verstanden. Du hast vor, in die Türkei zu gehen, ins Ausland zu gehen, oder was? Genau, ja. Also ich hab jetzt vor, im Frühjahr... Ja, im Frühjahr, das war März, April, kalten Entzug hier zu machen und danach für eine längere Zeit in die Türkei zu gehen, damit ich dann gewinne. Wenn du das so hinkriegst, dann ist das ein guter Plan. Warum gehst du nicht in eine Klinik nochmal? Weil dann alles platzen würde, dann würde es jeder mitbekommen. Meine Eltern, mein Bruder, meine Schwester, meine Kinder, alle würden es dann mitkriegen und ich würde zu viele Leute enttäuscht haben. Okay. Aber du möchtest irgendwie deine älteren Tochter ist schon irgendwann erzählen. Ja, die ist schon 16. Mhm. Ich denke mal, innerhalb der nächsten 10-12 Monate werde ich ihr das schon erzählen, aber ganz vorsichtig. Ja, das würde ich genau auch so machen. Und dass du zumindest einem Menschen aus deinem nahen Umfeld anfängst, die Wahrheit zu erzählen. Und ganz wichtig ist natürlich, dass du dann auch wirklich jetzt voranschreitest, dass du es genauso machst, wie du es mir gerade beschrieben hast. Und dass du die Disziplin auch dazu hast. Ja, die Disziplin habe ich. Sonst hätte ich ja diese kalte Entzug zu Hause ganz allein nicht. Ja, genau, das habe ich gerade schon so verstanden. Das ist eigentlich schon bemerkenswert. Es ist die Hölle, Damian. Wenn es jemand nicht weiß, was einer durchmacht bei einem kalten Entzug, ohne Tabletten, ohne irgendwelche Hilfsmittel, es ist die Hölle. Mhm. Es ist wirklich die Hölle. Ja, ich glaube es. Das kann sich niemand vorstellen, was einer hier durchmacht. Mustafa, dann drücke ich dir wirklich von Herzen die Daumen, dass du das schaffst. Ja. Dass alles jetzt so kommt und damit du die nächste Hälfte deines Lebens ohne eine solche große Lüge leben kannst. Ja. Und vor allen Dingen gesünder lebst. Ich hoffe es auch. Wenn du möchtest, rufen wir dich auch nochmal gerne an. Ja. Vielleicht ist das auch gar nicht so schlecht. Mhm. Ja, gut. Ja, ich bin noch wach. Ja. Gut, dann legst du bitte auf und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Ich sage alles Gute. Ja, ich danke dir nochmal fürs Gespräch. Ja? Sehr gerne, Mustafa. Tschüss. Ja. Tschüss. Und um 1.45 Uhr begrüße ich herzlich den Helmut 69. Guten Morgen, Helmut. Hallihallo, Domian, ich grüße dich. Hallo, Helmut. Die Lüge meines Lebens heißt die Sendung. Ja, richtig, ich verfolge das jetzt schon die ganze Zeit und ich bin doch sehr überrascht, wie schlimm die Leute damit umgehen. Ich bin aber kein Lügner, ich bin ein Belogener. Ein Opfer. Ja. Mhm. Erzähl mal. Ich gehöre also zu der Gruppe. Also ich fange mal von ganz von vorne an und erzähle Dinge, die ich aber erst vor 2 Jahren erfahren habe. Ich bin 1946 geboren, mein Bruder 1948, meine Eltern haben 1946 geheiratet und ich bin immer davon ausgegangen, dass mein Papa, mit dem ich groß geworden bin, auch mein leiblicher Vater ist. Mhm. Das hat sich aber revidiert vor etwa 2 Jahren. Ich bin also, so habe ich jetzt erfahren, von der Schwester meiner Mutter ein Besatzungskind. Mein tatsächlicher Papa oder mein leiblicher Vater ist ein amerikanischer, damals, ist dann später Colonel oder sowas geworden. Und der war aber, so wie sich das herausgestellt hat, schon verheiratet. Das hat Ach so, er dann bist du auch nicht, dann ist deine Mutter auch gar nicht deine Mutter. Meine Mutter ist wohl schon meine Mutter. Aber ich habe es gar so verstanden, als wärst du das Kind der Schwester der Mutter. Nein, meine Schwester ist diejenige, die mir das erzählt. Ach so, entschuldige, okay. Hm. Meine Schwester hat ja damals als junge Frau mit meiner Mutter zusammengelebt bei den Eltern. Hm. Und da hatte ich das erfahren. Hm. Und sie hat die ganze Zeit das auch alles gewusst. Auch sie hat, meine Mutter hat noch mehrere Schwestern, die haben das alle gewusst. Hm. Und wurden aber damals vergattert, dass das niemandem erzählt wird. Hm. Amerikanischer Offizier, der war aber dann in Amerika schon verheiratet und wie gesagt, dann bin ich auf die Welt gekommen und dann hat sie ihren Freund, der damals auch bei den Amerikanern gearbeitet hat, meine Mutter war damals Servicekraft oder hätte als Trümmerfrau arbeiten müssen, da hat sie sich bei Amerikanern gemeldet und dann wurde sie dort angenommen, hat im Offizierscasino da Bedienung gemacht und mein leiblicher Vater, der war verschwunden und den sie im in der Küche gearbeitet hat, den Koch, den hat sie später geheiratet, das war dann auch mein Papa. Und er ist mir auch nie irgendwie in irgendeiner Weise böse gewesen oder so, es war eher einer im... Also wenn du es im Nachhinein betrachtest, war dein Vater ein guter Vater zu dir? Also dein nicht wirklicher Vater, dein Stiefvater meine ich jetzt. Ja, ja. Er war menschlich gesehen zurückhaltend, still, aber er war gut, ja. Ich gehe mal davon aus, aber ich weiß es nicht, sind deine beiden Eltern schon verstorben? Meine Mutter lebt heute mit meinem Bruder zusammen im Raum Köln. Mhm. Und sie hat doch noch versucht, über einen Notar zu erreichen, dass wir, wenn sie mal Betreuung braucht, dass mein Bruder die soziale Betreuung machen soll und ich die finanzielle Betreuung. Da hat es dann aber Streit gegeben. Dann hat er damit gedroht, Mutter in ein Altenheim zu geben, wenn das durchgeführt wird. Und dann wurde das einfach, wurde ich vor verlinde Tatsache gestellt. Da hat mich auch die Richterin damals angerufen bei Dinges hat gesagt, ich soll doch freiwillig zurücktreten, sonst würde das ganze Ding nicht funktionieren. Aber das hat jetzt mit deiner Geschichte nichts zu tun. Nein, ich will nur sagen, Mutter, ich habe mit meiner Mutter keinen Kontakt mehr und kann das auch mit meiner Mutter nicht mehr aufarbeiten. Hast du denn kein einziges Mal mit deiner Mutter darüber gesprochen? Nein, ich habe das ja jetzt erst vor 2 Jahren. Genau, das hast du gerade erzählt, aber auch keinen Anruf mal bei der Mutter oder sowas. Meine Mutter ist seit etwa 4 Jahren bei meinem Bruder und die ist und sie wird dort gepflegt. Da war gerade eine Störung. Sie ist dement. Die ist jetzt dement. Sie ist 92. Okay. Warum hat man dir das so spät erst erzählt? Das habe ich mir auch gefragt. Das habe ich mir... Ja, es war also... Mir hat's auf der einen Seite hat sich für mich ein Kreis geschlossen. Da bin ich dankbar dafür, dass ich jetzt diese Frage, warum ich immer anders behandelt wurde wie meine Geschwister, das hat sich jetzt erklärt. Und auf der anderen Seite hat es dann eine kurze Zeit später ist es mir emotional so nachgegangen, dass ich also psychotherapeutische Hilfe gebraucht habe. Warum, inwiefern bist du anders behandelt worden als deine Geschwister? Also ich bin nicht umarmt worden, wenn wir zurückkamen. Ich bin auch benachteiligt worden in der Schulausbildung. Mein Bruder kam in ein Internat, damit er die Hauptschule besteht, und ich wurde von der Realschule runtergeschickt. Und wir wurden alle beide mit 14, 15 Jahren in eine Binnenschiffsreederei nach Duisburg als Schiffsjungen abgegeben. Für meinen Bruder war es der Traumberuf. Für mich war es ein Notnagel, denn meine Eltern wollten nach Afrika, haben dort einen Vertrag angenommen, waren dann 6 Jahre oder 5 Jahre in Afrika. Meine kleine Schwester dann hier in Deutschland in die Schule kam, dann sind sie zurückgekommen. Es ist im Nachhinein dann klar geworden, dass sie dich deshalb eigentlich nicht wirklich geliebt haben. Oder nicht so geliebt haben wie deine anderen Geschwister. Ja, wenn mich heute einer fragen würde, würde ich sagen, meine Mutter hat mich behandelt als wenn ich ihr Neffe wäre, nicht wie ihr Kind. Aber nochmal die Frage, warum hat man es dir so spät gesagt? Das kann ich meine Mutter nicht fragen. Meine Mutter hat es mir ja nicht gesagt, meine Tante hat es mir gesagt. Aber warum hat die Tante es dir so spät gesagt? Ja, sie hat also wohl in der Verpflichtung gelebt zu schweigen. Man hat sie da zum Schweigen verdonnert. Die ist ja nur 2 Jahre jünger wie mein Ding. Die waren damals ja auch 23, 24, wie das rauskam. Und damals hatte meine Mutter mit denen ja bei den Eltern gewohnt, und dann wurden die so verschwiegen, dass ich nicht das Richtige... Ja, ich verstehe schon, aber sie hätte es dir auch vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren sagen können. Ich hätte sie immer sagen können. Ich habe ein paar Mal nachgefragt, weil zwischen meinem Bruder und mir sind rein optisch ganz deutliche Unterschiede, und auch duell unterscheiden wir uns extrem. Ja. Wenn man sowas in dem Alter erfährt, wie du es dann erfahren hast... dann denkt man ja auch ganz anders plötzlich über sich nach. Wer bin ich eigentlich? Was für Wurzeln habe ich? Wer war mein wirklicher Vater? Richtig. Wenn ich das als Metapher sagen kann, auf der Leiter, die ich gestanden habe, hat mir das sämtliche Sprossen rausgehauen. Ich habe da momentan nicht mehr gewusst, ob ich überhaupt mit der Familie noch zusammengehöre oder was weiß ich. Gab es die Idee bei dir, mal in den Staaten zu forschen nach dieser anderen Familie? Ich habe das ja über einen Brief bekommen, als ich 16 war, habe diesen Brief allerdings als Irrläufer angesehen. Mein leiblicher Vater muss 1964 so rum, 65 rum verstorben sein. Da kam ein Brief von dem Sohn, und dass der sein Vater ihm auf dem Totenbett da oder was kurz vorm Tod erzählt hat, dass er hier in Deutschland eine gute Freundin hatte, und es könnte wohl sein, dass er auch hier in Deutschland noch Geschwister hat. Ja. Moment, da warst du 16 Jahre alt. Ja. Das heißt, ja. Da warst du doch schon irgendwie vielleicht sensibilisiert, dass da was sein könnte. Ja, das könnte man aus deiner Sicht sehen, aber mir ist das damals überhaupt nicht aufgefallen. Das ist so, als wenn du einen Brief bekämst vom, was weiß ich, vom Unzius oder was weiß ich. Hast du zur Seite gelegt und das war's dann? Ja, ich habe das wie die Werbung vom Aldi. Ich habe gedacht, das sind Irrläufer. Ne? Jetzt sind zwei Jahre vergangen. Würdest du sagen, es war gut so? Also es ist so, ich hätte es gerne mit meiner Mutter auch emotional aufgearbeitet. Aber wie gesagt, sie ist dement. Sie ist auch gar nicht mehr dafür ansprechbar. Und ich sage es auch meinem Bruder, der weiß es nicht. Meine Mutter weiß auch nicht, dass ich es weiß. Ja, ich muss jetzt mit dieser, ich sage jetzt mal, Lebenslüge meiner Mutter leben. Aber ich bin nicht der Lügner, sondern ich bin der Logener. Ja. Wärst dir lieber, wenn nichts rausgekommen wäre? Manchmal schon, gebe ich dir ganz ehrlich zu. Es wäre besser gewesen, so wie mancher, der vielleicht im Leben mal... Es wäre ruhiger. Manchmal, wenn einer in der Kur fremd geht und schweigt dann lieber darüber, als dass er das mit seiner Frau aufarbeiten will und dann ewig die Ehe mit Knacks hat. Mir hätte es emotional besser getan, wenn ich es nie erfahren hätte, ja. Ja. Lieber Helmut, danke, dass du uns deine Geschichte erzählt hast. Und dir wünsche ich jetzt mit diesem Wissen, was nicht rückholbar ist, wünsche ich alles Gute und dass du dann doch deinen Weg findest, damit klarzukommen. Ja, das ist sehr nett von dir. Ich wünsche dir für deine Sendung, und schade, dass du aufhörst, wünsche ich dir alles, alles Gute, dir menschlich. Ich glaube, ich rede auch für viele Zuschauer, die dir das gerne sagen würden. Sehr freundlich. So allgemein beliebt. dass man wirklich sagen kann, du wirst uns fehlen, wenn es nicht mehr gibt. Vielen, vielen Dank, Helmut. Danke, ja. Sehr nett von dir. Gut. Alles Gute dir. Dir auch. Tschüss. Alles Gute auch dem Team. Tschüss. Dankeschön, tschüss. Bis zum 16. Dezember sind wir ja hier. Hier ist Stefan. Stefan ist 53. Guten Morgen, Stefan. Hallo, Domian. Hallo, Stefan. Bist du der Belogene oder hast du eine Lüge? Ich habe eine Riesenlüge in meinem Leben aufgebaut. Ja, erzähl mal. Ich habe seit über 20 Jahren eine Freundin und ich betrüge sie am laufenden Band. Ich habe jetzt eine zweite Freundin nebenher gehabt vor 3,5 Jahren. Und sie hat das jetzt letzte Woche beendet, weil sie einen anderen Mann kennengelernt hat. Also du bist 20 Jahre mit deiner Partnerin zusammen? Ja. Wie oft hast du sie in diesen 20 Jahren betrogen? Kann ich dir gar nicht mehr sagen. Ach du je. Weiß ich echt nicht mehr. Wie viel gab es denn, und es gab auch immer wieder längere Beziehungen, die parallel liefen? Ja, es gab, also wie gesagt, jetzt diese, ja, die 3,5 Jahre lief und dann immer wieder mal so ein paar Monate. Eine Beziehung mit den Frauen. So. Und ja. Hattest du denn, jetzt treiben wir es mal auf die Spitze, waren da nur in Anführungszeichen eine Frau neben deiner Hauptfreundin oder sogar manchmal mehrere? Da waren auch mehrere. Da waren mehrere? Ja, ja. Boah, wie krass. Ja. Jetzt stellt sich natürlich mir erstmal nur eine Frage. Warum? Diese Frage weiß ich selber nicht zu beantworten. Glaube ich dir nicht. Du bist ein Kerl von 53. Du musst das wissen. Ob das jetzt mangelndes Selbstwertgefühl ist oder Bestätigungssuche, dass ich attraktiv bin oder weiß es nicht. Was empfindest du denn für deine Partnerin, Hauptpartnerin? Ich liebe sie. Wie würdest du diese Beziehung beschreiben? Schwierig zu sagen, wie beschreibt man sowas? Ja. Wir haben viel durchgemacht miteinander. Oh, jetzt ist mein Akku dann alle. Wir haben sehr viel durchgemacht miteinander und ja. 20 Jahre, habt ihr Kinder? Nein, wir haben keine Kinder, nein. Mhm. Nein. Also eine nicht immer harmonische Beziehung, auch mit großen Aufs und Abs. Ja, auch sie hatte ihre Probleme in der Beziehung und gesundheitlich auch. Ja, wenn viel, es, viel zusammen. Ja, wenn es also nicht nur alles eitel Sonnenschein war, warum hast du dich nicht von ihr getrennt, wenn du diesen anderen Drang auch noch hattest? Vielleicht, weil ich Sicherheit brauche irgendwo. Du brauchtest die Sicherheit, das warme Nest. Auch, ja. Und konntest ausscheren und dir deine Bestätigung, deinen Sex, was auch immer, außen holen. Ja. Was würde sie sagen, wenn sie uns jetzt zuhören würde? Sie würde die Beziehung sofort beenden. Sofort. Zu Recht, ne? Ja. Ja. Wie hast du das 20 Jahre ausgehalten, mit so einem Lügengebilde zu leben? Das ist etwas, das, ja, es baut sich auf mit der Zeit und du kommst rein. Ja, mit der Zeit verselbstständigt sich das ein Stück weit. Du hast sie auch permanent belogen, wahrscheinlich, wenn du da warst und da warst. Ja, das ist schon richtig. Ist sie dir nie mal so ein bisschen auf die Schliche gekommen? Doch, die hat mal was mitgekriegt und war dann auch wirklich not amused. Und ja. Hat sie dieses Wissen zur Seite geschoben, weil sie es vielleicht auch nicht wissen wollte? Oder hat sie, glaubst du, dass sie wirklich wieder Vertrauen gewonnen hat in dich? Sie hat wieder ein Stück weit Vertrauen gewonnen in mich. Und das ist das, was ja auch so bedrückt. Umso ja. Mieser, ne? Ja. Ja. Und jetzt? Ja. Die nächste Zeit? Wie soll es laufen? Ja, ich habe jetzt einen Termin ausgemacht mit einer Psychologin. Ich möchte wissen, was los ist bei mir. Mhm. Ob mir das irgendwie hilft, mit der zu reden oder... Mhm. Lieber Stefan, ich, da die Sendung jetzt vorbei ist, biete ich dir auch noch ein Gespräch mit meinem Psychologen an. Ich finde das heftig, was du gemacht hast, und da hast du auch eine große Schuld auf dich geladen. Ja, das musst du sehen, dass du vielleicht ein wenig wieder gut machen kannst. Wir melden uns gleich wieder bei dir. Super, danke. Alles Gute, tschüss. Tschüss. In der Technik heute Nacht Uwe von Wetterei. Wir sind wieder da in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, nächste Woche. Jetzt ist erstmal hier Karneval angesagt in Köln. Ich wünsche euch, sofern ihr Karneval feiert, ein schönes, tolles Wochenende und bis nächste Woche. Bye bye. Tschüss.